D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Es könnte der neue Film bzw. die Geschichte zum neuen Film mit Hugh Grant sein oder einfach ein Social-Media-Märchen. Auf jeden Fall hat es sich im Internet abgespielt. Die Protagonisten sind eine frierende Studentin, ein Obdachloser und drei britische Pfund, die sich dank eines Wunders, dank Facebook und Twitter in 30.000 britische Pfund verwandeln. Das Ganze zugetragen hat sich im englischen Preston. Was genau passiert ist, weiß meine Kollegin, die Mutter Theresa von D-Radio Wissen, Martina Schulte. Was war da los? Am 4. Dezember stand Dominique Harrison Benson, eine 22-jährige Studentin, nach einer wilden Party in Preston, das ist in Nordengland, vor einem Geldautomaten. Und sie wollte, erzählt sie der BBC, Geld für ein Taxi abheben, musste dann aber feststellen, dass ihre Bankkarte weg war und dass sie auch kein Bargeld mehr einstecken hatte. I came out of the nightclub about 3 o'clock in the morning, realized that I didn't have my bank card, didn't have any cash, my mobile phone was dead, had no battery, so I had no idea how I was going to get home. And then next minute, a homeless man stood up straight away, emptied his pockets completely and said, all I have is £3, but I want you to have it and get yourself home and get safe, really. Bei dem Akzent kann man sich auf jeden Fall schon ganz vorstellen, wie die Dominik da gestanden hat vor diesem Bankautomaten mit einem etwas zu kurzen Rock wahrscheinlich, etwas frierend und vielleicht leicht angetrunken. Egal, wie ist es weitergegangen? Also sie hat halt, also Robbie hat ihr halt diese 3,80 Euro angeboten und sie hat das Geld eben nicht angenommen, aber sie war, weil sie dachte, das kann ich halt irgendwie nicht machen, aber sie war halt eben so gerührt von dieser Geste, dass sie halt irgendwie versucht hat, erstmal mehr über ihn rauszukriegen. Und sie hat dann angefangen nach ihm zu suchen, hat rausgefunden, dass er nicht nur ihr durch Hilfsbereitschaft aufgefallen ist, er soll im Preston bereits mehreren anderen Passanten geholfen haben, er hat verloren gegangene Brieftaschen Leuten hinterhergetragen, hat frierenden Leuten seinen Schal angeboten und sie hat eben 4 Tage lang mit dem Auto ihrer Mutter die Stadt nach ihm durchkämmt und hat ihn dann schließlich gefunden und hat ihn dann nicht geheiratet. Sie hat ihn tatsächlich nicht geheiratet, obwohl er ihr tatsächlich diese 3 Pfund angeboten hat, damit sie sicher nach Hause kommt, damit sie sich ein Taxi leisten kann und was weiß ich nicht. Aber was ist denn dann passiert? Also irgendwie muss es ja zu einem Märchen werden, zu einem Social-Media-Märchen. Sie hat sich mit ihm unterhalten und hat dann halt eben festgestellt, dass er schon seit 7 Monaten auf der Straße lebt, dass er keine Arbeit hat, weil er eben halt keine feste Adresse vorweisen kann. Und deswegen, jetzt kommt das Internet, hat sie beschlossen, eine Facebook- und Twitter-Kampagne zu starten unter dem Titel Help Robbie Preston. Und um der Aufmerksamkeit zu verschaffen, hat sie sich dann mit Freunden nochmal für 24 Stunden in ihrem kurzen Rock, natürlich nicht, auf die Straße gesetzt. Und der BBC hat sie Folgendes dazu erzählt. Basically, firstly, to raise awareness for the homeless. I mean, I think we can all admit sometimes we've been a little bit judgmental. Finding out about the homeless man, his name is Robbie, what he did for me that night. So it's spreading positive awareness, but also we've set up this campaign and asked people to sponsor us £3 because that reflects the £3 that he gave me that night. So, and the money used will be to get a roof over his head for 2050. Also, sie wollte irgendwie Awareness schaffen, wollte zusehen, dass wir unsere Vorurteile mal ruhen lassen gegenüber Obdachlosen. Genau, und sie hat eben die Leute aufgerufen, also 3 Pfund für Robbie zu spenden, also genau den Betrag, den er ihr leihen wollte. Und dabei sind eben bis heute Morgen 30.000 Pfund schon zusammengekommen. What? 4.600 Leute haben gespendet. Und das Blog Kraftfuttermischwerk schreibt hier Folgendes. Klar kann man kritisieren, dass der Erlös nur einer Person und nicht auch anderen Wohnungslosen zugutekommen wird. Man kann es aber auch als kleinen Akt der Menschlichkeit anerkennen und das auf beiden Seiten. Es ist noch gar nicht Weihnachten, es ist erst der 18. Dezember, aber Martina Schulte hatte schon ein kleines Weihnachtsmärchen für uns dabei, ein Social-Media-Märchen. Es ging um eine arme Studentin, beziehungsweise die war gar nicht so arm, die hatte einfach nur kein Geld mehr, die hatte alles versoffen. Es ging um einen Obdachlosen, der ihr Geld geben wollte für ein Taxi nach Hause und sie hat für diesen Mann gesammelt. Ich finde es wirklich schön. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?